Terrifier 2 kam dann 6 Jahre später. Art der Clown ist wieder zurück in Miles County und hat es diesmal besonders auf die Teenagerin Sienna und ihre Familie abgesehen. Denn Sienna hat von ihrem kürzlich verstorbenen Vater womöglich etwas erhalten, was den dämonischen Clown vernichten könnte. Wieder in der Halloween-Nacht entbrennt diesmal ein Kampf, wie ihn die Kleinstadt noch nie erlebt hat. Trotz einiger Unkenrufe konnte der sehr günstig produzierte erste Terrifier doch einige Kritiker und Kritikerinnen und etliche Fans überzeugen. So kam also dann per Crowdfunding genug Geld zusammen für einen zweiten Teil. Ich würde sogar sagen, da rollte richtig der Rubel. $250.000, fünfmal so viel wie beim Vorgänger. Und entsprechend ließ sich Leoni nicht lumpen. Mehr und bessere praktische Effekte, viele davon von ihm selbst gemacht, eine noch wildere Geschichte mit noch fieseren Ideen und eine Laufzeit von 137 Minuten. Die Morde sind brutal, gerade in der Mitte des Films schon surreal brutal. Im Kino wussten manche nicht, ob sie kotzen oder lachen sollten, und das scheint ganz in Arts Sinne zu sein. Gemildert wird die Grausamkeit ein wenig durch den chemikhaften Stil mancher Filmelemente, zum Beispiel das knallrote Blut oder die Fantasy-Rüstung von Sienna. Die Gewalt scheint in einem Paralleluniversum stattzufinden, irgendwie mit der Welt verbunden, aber doch nicht ganz real. Der Filmkritiker Thilo Bose-Johann meinte wohl deswegen im Podcast Eine Stunde Horror, dass die Terrifier-Filme trotz spektakulärem Splatter endlich weniger brutal seien als die härteren Saw-Filme. Das sehe ich nicht ganz so, weil in Terrifier dann doch irgendwie auch sympathische Figuren vorkommen, mit denen ich Mitleid habe, um die ich Angst habe, mit denen ich halt sympathisiere, während bei Saw es eigentlich immer anstrengende Arschlöcher trifft, die mich eher kalt lassen. Auch Terrifier 2 wurde digital gefilmt und dann per Color Grading auf den Look der 80er getrimmt. Das sieht nicht hochwertig aus, hat aber eine ganz eigene Ästhetik, die durch den Synthi-Score noch unterstützt wird. Diese ganze audiovisuelle Umsetzung ist absolut Geschmackssache und spricht, glaube ich, bestimmte Horrorfans an, die viel Seherfahrung und die Liebe zu einem bestimmten Style haben. Auch bei der Laufzeit halt keine Kompromisse, 137 Minuten. Da könnte man vielleicht bei dem recht epischen Endkampf tatsächlich etwas kürzen. Aber die ultralange Traumsequenz zum Beispiel liebe ich in ihrer ganzen Länge. Ja, ich denke, dass man einen Slasher im Jahr 2022 kaum besser machen konnte.